Halleluja. No Christ kingdom. Live in his kingdom. Kenne das Königreich von Jesus Christus und lebe in diesem Königreich. No Christ kingdom. Kenne das Königreich von Jesus Christus. And live in his kingdom. Und lebe in seinem Königreich. A lot of us, we do not know his kingdom. Viele von uns kennen sein Königreich nicht. You know, to be born again is part of his kingdom. Wiedergeboren zu sein ist Teil seines Königreiches. But Lord, you are stuck. They are just it's a standstill. Ja, viele sind in einem Stillstand. You are born again, then what next? Du bist wiedergeboren, was kommt danach? You are filled with the Holy Spirit, what next? Du bist erfüllt mit dem Heiligen Geist, was kommt danach? It's as if there is, you know, just okay, I'm born again, I'm filled with the Holy Spirit, then let me keep on moving like before. So als ob man ist wiedergeboren, aber dennoch führt man sein altes Leben. You know, our lives still remain the same. Unser Leben after being born again, I'm filled with the gleich, nachdem wir wiedergeboren sind und die Taufe des Heiligen Geistes see, haben, we go to church. Wo wir zur Gemeinde gehen. We have fellowship with one another. Wir Gemeinschaft haben mit anderen Kindern but Gottes. It is more than just going to church. Es ist mehr als nur zur Kirche gehen. Christ's kingdom is more than just going to church. Das Königreich Gottes ist mehr als nur zur Kirche gehen. When Jesus came, und als Jesus gekommen ist, he came to preach his kingdom. Kam er, um sein Königreich zu and bringen. That is why Christ's kingdom is not a religion. Deswegen ist das Königreich von Christus keine Religion. A kingdom means a country. Ein Königreich bedeutet ein Land. It is like United Kingdom. You see, UK. Das ist so wie England. You see, it's a kingdom. It's ein a country. Es ist ein Christ's Land. Kingdom is a repent for the kingdom of God. It's at hand. Gottes Wort sagt, wir sollen Buße tun, weil das Königreich that Gottes alone will help you nah to know it's not about religion at all. Das zeigt uns, dass es nicht um Religion geht. You see, UK is not about religion. England it's ist a country keine Religion, sondern ein Land. And they have government. Sie haben eine Regierung. They have, you see, all those, you see, ambassador. They have different things that they are doing. They are rules and regulations. Und es gibt Regeln. That's so also is Christ's kingdom. Genauso ist auch das Königreich. It is a country. Es ist ein Land. Of his own. Es ist ein eigenes Land. That Jesus is the governor. Und Jesus regiert. He is the beginning and the end. That's why it's called the Alpha and Omega. Und das Ende. Er ist Alpha und Omega. Praise the Lord. Halleluja. He is the one controlling that kingdom. Er ist derjenige, der dieses Königreich kontrolliert. And there is another kingdom, the kingdom of this world. Und es gibt noch ein anderes Königreich, das Königreich dieser Welt. The kingdom of this world das is being controlled by Satan. Wird vom Teufel kontrolliert. It is being controlled by the world system. Es wird durch das Weltsystem the world system is Satan's system. Und das Weltsystem ist das System des you Teufels. You see all these human rights, woman rights, they are all Satan's system. Wo es über Menschenrechte um they are Satan's system. All diese Rechte geht, die zum Teufel gehören. It's all it should be about Christ alone. Sollte nur allein um and not about woman, and not about man, and not about babies, nicht um Frauen, not about nicht you know, Kinder. Satan loves when you are fighting for a woman. Weil der Teufel liebt es, wenn du für Frauen kämpfst. Was ist es sein Königreich? It's his system. Es ist sein System. And that is why he wants you to fight for. Und er möchte, dass du auch dafür fight for women, fight for children, fight for animals, fight. You know that is his system. Das ist sein System. But we are for Christ. Also wir sind für Jesus Christus. We are for Jesus. Wir sind für Jesus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Coming here is more than going to church. Hier hinzukommen ist mehr als zur Kirche zu gehen. It is not about the building. Es geht nicht um das Gebäude. In Act 4. Apostelgeschichte 4. We were there on Sunday or so. Let us go there. Praise the Lord. Yeah. Act 4. Apostelgeschichte 4. From verse 32. 32. He said, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that all of the things which he possessed was his own. You know the world system, your own, my own. Das Weltsystem, meins und deins. Yours, mine. Deins you see? Und your clothes, my clothes. Deine Klamotten, mein your house, my house. Dein Haus, mein Haus. Your car, my car. Dein Auto, that mein is Auto. The world system das today. Ist das Weltsystem. That is in Christ's kingdom, in Christ's system. Aber im Königreich von Christus. It is, you see, yours, your whatever belong to you belong was to me. dir gehört, gehört auch mir. Und was mir gehört, gehört auch dir. One Christ. Was ein Christus because ist. One Lord. Do you understand that? Was ein Herr ist. Praise the Lord. Halleluja. We are one in Christ. Wir sind eins in Christus. You see here that we are all one in Christ. Wir waren alle eins in Christus. We are to know Christ's kingdom. Wir sollten das Königreich von Christus kennen. And learn to live in his kingdom. Und lernen, in seinem Königreich zu leben. Praise the Lord. Halleluja. He said, and the multitude of them that believe we are of one heart and of one soul. Neither said any of them that out of the things which he possessed was his own. But they had all things common, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. And great grace was upon them all. Why? Because they surrendered to Jesus. Wieso? Weil sie sich Jesus hingegeben haben. Why? Because they submit to one another. Weil sie sich einander hingegeben haben. You know, you cannot say I submit to Jesus without submitting to one another. Du kannst nicht sagen, ich übergebe mich Jesus, aber ich übergebe mich nicht meinen Geschwistern. Weil du hast Jesus noch nicht physisch gesehen. Praise the Lord. Halleluja. If you say I love God. Wenn du sagst, ich liebe Gott. You know, you do not love your brothers and sisters. Aber ich liebe meine Geschwister nicht. That are one in Christ with you. Die eins in Christus mit dir you sind. See, you don't love God. Dann liebst du Gott nicht. Because the God you have not even seen. Wie willst du deinen Gott, den du nicht gesehen hast? You don't even know him. Du kennst ihn nicht. You see, those you know, they are your brothers and sisters. Die, du kennst deine Geschwister. In them is this Christ. Und dieser Christus ist in ihnen. Praise the Lord. Halleluja. That is 1 John. Das lesen wir in 1. Johannes. We will go there later. Praise the Lord. Halleluja. He said, and with great power, verse 33, the apostle witnessed of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. You know, you don't pray for grace. Du betest nicht um Gnade. Once you humble yourself, wenn du dich demütigst, you have grace. Hast du die Gnade. It's like peace. Das ist wie Frieden. You don't pray for peace. Du betest today nicht the für world Frieden. Are praying for peace. Heute betet die Welt für Frieden. There's no answer. Und es gibt keine Antwort. You see, because peace does not come by prayer. Frieden kommt nicht durch Gebet. It comes by your knowledge. Es kommt durch dein Wissen. Your knowledge is what through your knowledge you have Wissen peace. Hast du Frieden. If you believe that the sickness that the doctor said is going to kill you, that Jesus has healed you from it, you have peace. It's a knowledge. Wenn du, wenn der Doktor dir sagt, diese Krankheit, die du hast, davon wirst du geheilt und du davon deswegen Frieden hast, ist das eine Erkenntnis. You know, if you believe that your job can be so heavy, or your schoolwork can be so strong, wenn du can glaubst, be so dass heavy, deine Schule, you see, you're supposed to be stressed, so, stress everywhere, so for you. Viel ist und so viel Stress fordert. You know, if you believe. You know, if you follow it according to the system of this world, there will be stress. Nach dem System dieser Welt gehst und but if you believe the word of God, dass Schule immer gleich Stress that you bedeutet, please God, you please Christ and not man. Und dass Arbeit immer gleich Stress bedeutet, dann wirst du auch so über, dann wirst du auch so über diese Sachen nachdenken. Du wirst praise dich, the Lord. Dieser Stress wird auch vorprogrammiert sein, weil du immer so diese Sachen siehst. You know, we want to please our chef. Wir wollen unserem Vorgesetzten we want to please our parents. Wir wollen unseren Eltern we want to even please ourselves. Wir wollen sogar uns selbst gefallen. Those are evil. Aber es ist bösartig. The Bible says we please God. Wie gesagt, wir sollen Gott gefallen. Learn to always please Christ lerne, Christus allein zu gefallen. It is when you please Christ, you please man. Wenn du Christus gefällst, dann gefällst du auch den Menschen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 34. Neither was there any among them that lacked. You can see why you cannot lack anything. Es erlitt auch niemand von ihnen Mangel. If you have one heart, you will not lack. Wenn ihr ein Herz und eine Seele habt, dann werdet ihr keinen Mangel haben. You will not lack. Praise the Lord. Halleluja. You see, he said none of them lack. Niemand von ihnen hat you know, we always pray, Father, give me the Father, do the right. You know, lack. You know what you need, your desire. Was wir brauchen, unsere Wünsche. You know, if you want your desire to be made, wenn du willst, dass deine Wünsche erfüllt werden, dann seid ihr bei eins in with your brothers and sisters. Mit deinen Geschwistern. That's the meaning. Praise the Lord. Halleluja. You see, no worry about each other. Be one, be there, be there. Let them know about you. Lass sie Dinge über dich erfahren. You see, it's not time I'm on my own. I don't, you know, I'm. It's all about you. You are so proud. That's pride. Lass nicht zu, dass du aus Stolz und falscher Demut ein Einzelkämpfer bist, der allein seinen Weg gehen will. You know, to be shy is somebody that is proud. Denn auch Schüchternheit ist Stolz. You see, it's evil to be shy. Es ist bösartig, schüchtern zu sein. You see, you have to have the Holy Ghost boldness. Du musst den Mut vom Heiligen Geist haben. Allow the Holy Ghost boldness to come. Dass der Heilige Geist mutig ist durch dich. You see, to be shy is not of Christ. Schüchtern zu sein, das ist von Christus. Das ist nicht ein Geist, der von Christus ist. You see, it's an evil spirit. Das ist ein bösartiger Geist, der einen in Gefangenschaft nimmt. Spirit of pride. Ein Geist der Stolz. It's not only those that can that talk. You know, they say people are so proud. You know, people that there's what the world today call proud. Denn die Welt denkt immer, dass die Leute, die am lautesten sind, dass das die Leute sind, die am stolzesten sind. You see, somebody that is so shy. Aber jemand, der schüchtern ist, is so proud. Ist auch stolz. Because it's all about you. Weil er sich immer selbst schützen will. You see, it's all about you want to protect yourself. Du willst dich immer schützen. You know, you hide yourself. Du versteckst dich. You know, you don't talk. You don't. It's all about you. Es geht immer um dich. Allow you to be Christ. Aber lass du es um Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. For as many as we are possessor of lands or houses, sold them and brought the prices of the things that we are sold, because they were one in Christ. Weil sie eins waren in Christus. They were one in Christ. Sie waren eins in Christus. Can church be like that today? Kann die Kirche heute so sein? Can the house of God be like that today? Kann Gottes Haus heute so sein? Allowed to be hiding their own. Viele verstecken sich. You see, maybe the husband and wife will be planning evil, planning to hide things. Friends, you see, people, you know, you've just been bringing. You know, the Lord say thank you, but there's a bet for people to thank them. They are not there. Sie lieben es, Danke zu sagen, aber dass man selbst gibt, dass man selbst hilft, das fällt ihnen schwer. Look what Paul said, the writer of Acts of Apostles. He said it is more blessed to give than to receive. Geben seliger als nehmen. That's what he said. Das ist das, was er sagt. In Acts 23, he said it is more blessed to give than to receive. Geben ist seliger als nehmen. Do you know why? Wisst ihr wieso? Because once you give, wenn du gibst, you sow seed. Siehst du einen Samen. And once the seed is grown, wenn dieser Samen wächst, it's no longer a corn of seed. Es ist nicht nur ein Samen. It's, you know, when you sow a seed, it's just a seed of corn. Von ein Maissamen. We have example in our garden today. So Garten, you see, let it grow. And now this seed, you know, it's no longer just one seed. It's now bunches of, you see, of corn. Es sind dann mehrere Maiskolben, die daraus kommen. You are giving. Dann geben. You are sowing seed. Du siehst ein Samen. And that's why Jesus said, Jesus called it. He said hundredfold return. He said hundredfold return. You know, if you give one hundredfold, another one hundredfold, another one, you know, praise the Lord. Wenn du eins gibst, dann hundertfältig. Nochmal eins, dann kommt es nochmal hundertfältig. Markus 11. Praise the Lord. Halleluja. Mark 11. Markus 11. From verse 25. Yes, no, 20. Okay. Maybe let us read from verse 24 so that I quickly point out something here. 24. Hallelujah. And the disciple were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto him. You know, they were astonished of what he said. Markus 11? Mark 11, is it 11? Mark 10, hold on. Let me see. I'm already there. I thought it's... Okay, Mark 10, sorry. So, Mark 10. Markus 10, Vers. Let us start from 23 so that you will... Or 22 so that you will... 21. And Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest in your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possession. Can you see somebody with riches. Jemand mit Reichtümern. The love riches. The love is own property. Sein eigenen Besitz. It's all about his own wealth. Es geht um seinen eigenen Reichtum. I have. I want to have. Ich will he's haben. All this I want to have. Ich will haben. He was so sad when Jesus said, "Go and sell everything." Er war so traurig, als Jesus gesagt hat, dass er alles verkaufen soll. You know, yes, me. Praise the Lord. Halleluja. God is not against our having things. Gott ist nicht dagegen, dass wir Dinge haben. But don't allow things to have you. Aber lass nicht zu, dass die Dinge dich haben. Don't allow things to control you. Dass Dinge dich kontrollieren. Don't allow things to dominate you. Dass Dinge dich beherrschen. And you know those things that this man had. They were all dominating him. Diese Dinge, die dieser Mann hatte, haben ihn beherrscht. And he was sad at the same and went away grieved, for he had great possession. Markus 10, Vers 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. As if God want to take everything from him. So als ob Gott alles von ihm nehmen möchte. He want to take everything. Gott alles von ihm nehmen like möchte. A man of God that said, he said a man came to him and said he was so poor. Und dann Gott hat mal gesagt, dass jemand zu ihm gekommen ist und gesagt hat, dass er arm ist und dass er Geld braucht. Then he said, do you have your portmoney there? Und dann hat er gefragt, hast du dein Portemonnaie da? He said, yes, I have it. Sagt, ja, ich hab's. He said, then empty everything and give them to me. Mach es leer und gib mir das, was in deinem Portemonnaie and ist. And he emptied them. Und hat das Portemonnaie leer gemacht. And when he got home, als er zu Hause war, something wonderful happened. Ist etwas Wunderschönes passiert. You know, if you want to look at it, you're in the Bible, like when Elijah was sent to the widow woman. Zum Beispiel als Elias zur Witwe geschickt wurde. You know, Elijah was sent to the widow woman. Elias wurde zur he Witwe said, give geschickt. Me your last meal. Gib mir dein letztes Essen. So that I will eat. Damit ich essen kann. You know, today if you say it, CNN will carry it everywhere, news media. You see, in the last a widow, the last food. You do not even give. Instead of you to give, you are taking away the last food. Würde sowas heutzutage passieren, wäre das in den Spätnachrichten und würde darüber würde diesen Pastor verfluchen und ihm sagen, dass er geizig ist und dass er kein Mitleid hat, dass er einer Witwe das letzte Essen, was sie hat, wegnehmen möchte. You know, the system of this world. Das System dieser Welt. Is poverty. Ist Armut. Is lack. Es ist Mangel. Is broke. Es ist Pleite sein. You know why? Wieso? Because it's not the system of Christ. Weil es nicht das System von Christus it's ist. It's only the system of Christ there is prosperity. Nur im System von Christus. There Reichtum. Is overflow. Da ist Überfluss. There is abundant life. Das ist ein Leben im Überfluss. He said he came to give us abundant life. Er kam, um uns das Leben Überfluss zu schenken. Praise the Lord. Halleluja. You know the system of this world is always give them. Da steht immer, gib ihnen das. You see, you don't give to that widow woman. Gib zu der Witwe. Elijah is supposed to give to that widow woman. Hier hätte dieser Witwe helfen sollen. And that is why people remain beggars today. Deswegen bleiben Menschen Bettler. Because it's all about give me, give me. Sie wollen immer nehmen, immer nehmen. Praise the Lord. You see, it's always about, you know, give them money, give them food, give them clothes. You know, they depend on people and not depending on Christ. Sie verlassen sich auf andere Menschen, sie verlassen sich nicht auf Gott, auf Christus. The system of Christ is depend on Christ. Im System von Christus verlassen wir uns auf Jesus Christus und nicht auf Menschen. Praise the Lord. Halleluja. You cannot be a savior. Du kannst kein Retter sein. Some people, you know, the prominent today, they have some people's Savior. Viele prominente Menschen sind Retter. Für viele andere. They donate their blood. Sie spenden they donate money. Sie spenden not charity. They no, they donate. They just keep on donating. You know, they are Savior. They don't need to look for Jesus. Sie brauchen they anscheinend Jesus nicht, Jesus. Weil sie ihr eigener Jesus sind. Und das ist bösartig. It's evil. Das ist teuflisch. They are singing their praise. Man singt ihr Lob Lieder über sie, aber man singt nicht Jesus Christus Lob. You know, he said, woe unto you when men speak well of you. Wehe, wenn Menschen von dir gut sprechen. When people speak well, you know those people they speak well. Leute, über die sie immer gut those sprechen. Those that send, that don't give, they keep on giving them. Die immer geben und geben. It is more blessed. To give than to receive. Give. That's the word from Jesus. Ist seliger als nehmen, das sagt Jesus Christus. Because once you give, you are sowing seed. Wenn du gibst, siehst du einen Samen. But once you receive, wenn du empfängst. You know what you receive, you eat. Was du empfängst, das isst du. You see what you give, you see. Was du gibst, ist ein Samen. You sow it. Du siehst es ein. Look at verse 23. And Jesus looked around 23. And said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Those that have riches. You know, he's not against having riches. Er ist nicht dagegen, dass man Reichtum hat. Aber wo ist dein Vertrauen? He's not even against. Some days ago he said he's not even against going to the doctor. Vor ein paar Tagen hat er mir gesagt, dass er noch nicht mal dagegen ist, wenn man zum Arzt geht. He said, but where is your trust? Aber wo liegt dein Vertrauen? Who do you trust? Wem vertraust du? Do you trust them? Vertraust du ihnen? You know, you run there every minute. You're the greatest thing. You don't need. You don't. Praise the Lord. Hallelujah. The slightest thing you run there. Bei der kleinsten Sache rennst du. You don't need. They're not become your savior. Sie werden zu deinem Retter. He's not against doctors. Er ist nicht gegen Ärzte. But who? Where is your trust? Aber wo liegt dein Vertrauen? Who do you trust? Wem vertraust you du? Trust him. Vertraust du ihm? You know, because there is a place that the doctor can rest. Denn es gibt einen. No more help. Ort, wo der Arzt dich nicht mehr helfen kann. We cannot help you. Es tut mir leid, wir können ihn nicht helfen. But Christ is everything. Aber Jesus Christus ist alles. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. How hardly shall they that have riches, those that trust in doctor, die auf those den Arzt that trust in themselves, auf sich selbst verlassen. Their education, you know, their education, they're hard working. I work hard. Auf ihre harte Arbeit verlassen. I don't know, I hate that word, I work hard. Ich hasse das, wenn man sagt, ich arbeite hart, um mein Geld zu verdienen. Look at how you are the one working. Aber du bist ja you nicht der Arbeiter. Allow Christ to work. Lass zu, dass Christus arbeitet. If you are the one working, Satan that is working. Wenn du derjenige bist, der arbeitet, dann ist es der Teufel, der arbeitet. Aber wenn Christus arbeitet für dich, then is victory. Dann ist es Sieg. Praise the Lord. Halleluja. And the disciple, verse 24, he astonished at his word. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. Those that trust in doctor, those that trust in riches, praise the Lord. Hallelujah. Where is your trust? Wo liegt dein Vertrauen? Who do you trust? Wem vertraust du? Verse 25. It is easier for a camel to go through the eyes of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. My God. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineingeht. You know how small the eyes of a needle is. Das heißt, es ist unmöglich, weil wisst ihr, wie klein ein Nadelöhr ist? Then a head of a camel to go through there. He said it is more easier. Oh my God. It means it is impossible. Because their money is their God. Weil ihr Geld hier Gott ist. You know, that's why, you know, Europe, you know, here, you know, there, you know, social is there, everything, they are all there. Okay. Their bank is there, everything, you know, they don't need, you know, somebody told me, I was preaching to her. Die meisten Menschen sind finanziell abgesichert und müssen nicht verhungern hier. Und deswegen verlassen sie sich auf diese Hilfe, verlassen sie sich auf dieses Geld. I was preaching to a lady, she said, I don't need all this preaching. If somebody is going to need it, maybe my daughter, she's the one that is sick. Ich habe mal zu einer Frau gepredigt und sie meinte, ich brauche dieses ganze Gebet und ich brauche Jesus Christus nicht. Wenn es jemand vielleicht braucht, dann ist es meine Tochter, weil ihre Tochter war schwerbehindert. As if she know what is going to happen tomorrow. So, und diese Frau hat so gesprochen, als ob sie wüsste, was morgen passiert. Als ob sie ihr Leben in der Hand hält. You must be sick before you die. Als ob man erstmal krank werden muss, bevor man stirbt. Oh, Daddy, thank you. Verse 25. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who then can be saved? And Jesus, looking upon them, said, with men it is impossible, but with God, for with God all things are possible. Because he is the one that gave us the solution. Weil er derjenige ist, der uns die Lösung gibt. He is the one which you trust on him. ihm vertrauen wir. He is the one that can, he is the only one that can do the job. Er ist der Einzige, der das Werk vollbringen kann. You know, all the laws, they are still there. All die Gesetze sind immer noch da. You see, all these laws, that shall not steal, that shall not kill, that shall, you know, you still commit them, you still lie, you still make mistake. Missachten diese Gesetze immer noch, indem wir sie übertreten. You know, it is not only the Ten Commandments. There are a lot of commandments. You see, even to swear is against God. Sondern es gibt noch viel mehr Gebote in der Bibel, mehr als 600. Und zum Beispiel, dass man schwitzt, ist auch eine Sünde. And that's why, you know, the priest did not forbid them, that they should never sweat. Durften damals nicht schwitzen. So sweat, you see, sweat. The sweat came as a result of fall. Weil dass der Mensch spitzt, war auch ein Resultat vom Sündenfall. Ja, fear, you see, to fear, you see, is also not of God, you see. Und sich zu fürchten. The fear, the first fear, you know, when God called Adam and Eve, when they were naked, you see, and they were afraid, they said they were afraid, that was the first fear. Also erstmal als Furcht erwähnt wurde, ist, als Adam und Eva sich vor Gott gefürchtet haben, als er nach ihnen gerufen hat, nachdem sie von der Frucht gegessen haben. It's rebellious. It's coming from it's a rebellious spirit. Das ist ein Geist, der gegen Gott kämpft. Praise the Lord. Hallelujah. You see, then he now came and fulfilled everything for us. Aber Jesus kam, um alles zu erfüllen für uns. We now pull our clothes. You know, the dress I'm wearing. I pull it, I give it to him. And he pulled his own and he gave it to me. Ich habe mein Gewand der Sünde ausgezogen und habe dafür sein Gewand der Gerechtigkeit bekommen. You see, and now he's not weary. He took my and he gave me his. Er hat mir sein Gewand gegeben und ich habe ihm meins übergeben. And that's why you're stealing. You're lying. You inherited it. Das ist ein Stehlen und ein Lügen. Das hast du geerbt. And your holiness is inheritance also. Heiligkeit ist auch ein Erbe von Jesus. That you are holy, you are righteous. Dass du heilig und gerecht bist, ist ein Erbe. No one is holy. Niemand ist heilig Jesus. Ohne Jesus Christus. It is his holiness. Es ist seine Heiligkeit. That is our holiness. Die unsere Heiligkeit ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And that's why he said, with God, nothing is impossible. Und deswegen sagt er, mit Gott ist nichts unmöglich. If you can trust, wenn du Christ, Christus vertrauen kannst, you are holy, bist you du are heilig righteous. Und gerecht. You are perfect. Du bist vollkommen. And that's why somebody say, are you holy? Just say yes. Wenn jemand dich fragt, bist du heilig? Why? Because ja. He is in you. Weil Christ is Jesus in you. Christus in mir ist. Jesus is in you. Jesus ist in stop mir. Stop saying you are nothing. You are not. Stop. You know. Stop separating yourself from Jesus. Hör auf, dich von Jesus Christus zu trennen. Just stop saying you are nothing. You know you are nothing. I'm just I'm not the one. I'm just nothing. I'm not. Without Christ, it's true. You are nothing. Ohne Christus stimmt das. Dann bist du ein Nichts, ein Niemand. Aber mit Jesus Christus bist du mehr als genug. Deswegen hör auf dich, von ihm getrennt zu sehen. Ihr seid eins, nicht zwei. Der Teufel liebt es, wenn du dich getrennt von Jesus Christus siehst. Then Peter, verse 28. Then Peter began to say unto him, lo, we have left all. I have followed thee. And Jesus answered and said, verily I say unto thee, there is no man that have left house or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel, that he shall receive 100-fold. Now in this time, houses and brethren and sisters. You see, all that, whatever you give, you are going to, even your time. Gibt es eine Zeit? The time that you are giving Zeit, him. Die du ihm gibst. Hundredfold return. The money you are giving das Geld, das ihm him. Hundredfold return. You see, he said in this lifetime. In diesem right now. Leben, you see, it's a guarantee. Ist eine Garantie. You see, you know, he said now. It's not when you die. Ich will nicht sterben. It is now. Jetzt. And that's why until everything comes to you now, you will not die. Deswegen, bevor das alles sich zustande kommt, wirst du nicht sterben. It's a guarantee. You know, if planes people going to crash. Wenn ein Flugzeug abstürzt, you see, remind yourself that you are child of God. Dass du ein Kind Gottes bist. That is said now. Jetzt. You see, that alone will wake you up. Und das allein weckt dich auf. You know, in every danger, you see. In jeder Gefahr. And you know, they want to kill the people. This want to happen. You know, just remind yourself of him. In jeder brenzlichen Lage erinnere dich an Jesus Christus. Hundertfältig kommt es zu. Now, you know, your God has not seen them. Und du hast dieses hundertfältige nicht gesehen. Alles, was du ihm übergeben hast, deine Zeit, your money, dein Geld, your love, you see everything you have been alles, giving was du Jesus Christus gegeben hast. They are all waiting for you. Das alles wartet. They are all coming. He said hundredfold. Hundertfältig. And he said, Granddad, if you can remember that, wenn du dich daran erinnerst, it will bring back your faith. Wird es deinen Glauben zurückholen und die Angst wegnehmen. But you see, because faith is opposite fear. Weil der Glaube ist das Gegenteil von der Angst. If you are afraid, wenn du Angst hast, it means there is no faith. Ist da kein Glauben. That if you are in faith, there is wenn du no Glauben faith. Bist, gibt es keine Angst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's like a man of God said. He said they phoned him that his son was dead. Hat ihn angerufen, dass sein Sohn gestorben ist. And also, it was true that his son was dead. Und stimmt, der Sohn war tot. And his son was already in a mortuary. Und der Sohn wurde schon ins Leichenschauhaus gebracht. And as he and his wife they were going to meet to the hospital. Und als er und seine Frau auf dem Weg zum Krankenhaus. He said they started worshiping God. Fingen sie an Gott zu beten. Instead of complaining. Anstatt sich. They started praising God. Sie fingen an Gott zu beten. Instead of weeping. Anstatt zu weinen. Instead of blaming one another. But they started, you know. He said he now remembered the prophecy. That they prophesied that the Lord, the word of God said his son will live and not die. Dass das Wort sagt, dass sein Sohn leben wird und nicht sterben. You know, if you can remember all this prophecy, because everything here, there are prophecies there. All diese Prophezeiungen, Versprechen, die der Herr dir gibt, wenn you du see, starben hast. That the Lord had purpose for him, for his son. Dass der Herr einen Zweck hat für seinen Sohn. And there was a man that told him about his son, that what he was going to do for the Lord. Und es gab halt, bevor dieser Junge gestorben ist, hat dieser Vater von diesem Jungen von jemandem eine Offenbarung bekommen, dass sein Sohn viele Sachen für Gott tun wird. And he believed everything that is in the Bible that belonged to his son also. Und er hat auch geglaubt, dass alles, was in Gottes Wort steht, auch zu seinem Sohn gehört. And when he remembered those things, als then he started rejoicing. He was just singing the praises and getting to the hospital. Als er im Krankenhaus war, the son rose up. From the Sohn von Toten wieder auferstanden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, the word of God is alive. Gottes Wort ist am Leben. If you can remember, if you can allow it to be your knowledge. Wenn du zulässt, dass das dein Wissen ist. You know, if they were as they were going there, if they were complaining, they were, then you know the knowledge of this word, how this word weep. Before they get there, their eyes are already so big, you see, so red. You see, and everywhere, you see, people are weeping. The family, they are writing one another. You see, sending the evil information to one another. And saying this, you look at what happened. Look at what happened. Look at, you know, we are very fast in evil news. With evil news. You know, we are sending it to people. Our group, let us send it. What happened? Es ist wichtig gewesen, instead of praising dass dieses Ehepaar Gott gepriesen hat und nicht angefangen hat, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben und sagen, ja, du bist daran schuld, dass er gestorben ist oder ich war daran schuld oder auch, dass sie nicht angefangen haben, traurig zu werden und depressiv, sondern dass sie wirklich sich im Herrn erfreut haben oder auch nicht, dass sie angefangen haben, diese schlechte Nachricht zu verbreiten an Freunde und an Verwandte, sondern dass sie einfach im Glauben standhaft geblieben sind. Praise the Lord. Yeah. You see, if you can remember his gospel, wenn du dich an sein Evangelium, seine Versprechen für dich erinnern kannst, das wird dich im Glauben behalten. Ich werde deinen Frieden, deine Freude zurückbringen. But he shall receive a hundredfold now in this time, houses and brethren. Not it's not only one house again. It's now houses. You see, it's not just brethren and sisters and mothers. Not just one mother, now mothers and children and lands. With persecution. Mit Verfolgung. You see, the world will hate you for choosing Jesus. Die Welt wird dich dafür hassen, dass they will du fight you. Satan will fight you. Der Teufel wird dich bekämpfen. You see, we go through people to fight you. Durch Menschen we go through mother, through friends to fight Freunde you. Freunde gehen, um dich zu bekämpfen. Praise the Lord. Hallelujah. And in the world to come, eternally, and we have a relationship with your Father. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, these people, they were able to understand this. Diese Leute waren in der Lage, es zu verstehen. Like these people in Acts of Apostles. Die Leute im Apostelgeschichte. He said, neither was there any, verse 34, any among them that lacked. For as many as were possessor of lands or houses sold them and brought the prices of these things that we are sold. Apostelgeschichte. Acts 4, verse 34. Praise the Lord. Hallelujah. You see, they were one in heart. Sie waren ein Herz, eine Seele. Was hiding. Keiner hat sich versteckt. And with great grace, we said, verse 33 said, great grace was upon them. Und mit große Kraft lag auf ihnen. You see, you do not pray for grace. Once you humble yourself before Christ. Du betest nicht für die Gnade, wenn du dich vor Christus demütigst, sondern wenn du dich vor Christus demütigst, ist die Gnade da. And verse 35, and laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. And Joseph, who by the apostle was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and the country of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Praise the Lord. Hallelujah. You see, that we are one in the Lord. Wir waren eins im Herrn. You see, to be one in the Lord is not about the building. Eins im Herrn sein, da geht's nicht um das Gebäude. You know, when husband, you see, said the man will leave the father's house and the mother's house, and the woman will leave the father's house and the mother's house. The man and the woman, they will not come together and be one. You see, it's not talking about the building, it's talking about your heart. Mann und Frau werden das Haus ihrer Eltern verlassen, und um zusammenzukommen und eins zu werden. Aber es geht nicht darum, physisch das Haus der Eltern zu verlassen, sondern es geht um das Herz. Praise the Lord. Halleluja. Don't hide at the back of grace. Verstecke dich nicht hinter der Gnade. Disobeying God. Und missachte dabei Gott. You see, grace is not for us to sin. Die Gnade ist nicht da, damit wir sündigen. Grace help us to live a holy life. Die Gnade hilft uns, ein heiliges grace Leben is zu führen. What Jesus did for die Gnade ist das, was Jesus Christus faith für uns getan hat. Your hand that you used to take it. Und der Glaube faith ist die Hand, die du ausstreckst, um das zu akzeptieren. Grace is what he did for you. Gnade ist das, was er getan if hat. You can remember what he did for wenn du dich an das erinnern kannst, was er für dich getan you hat, will not slap him. Wirst du ihn nicht opfern. You will not hate him. Du wirst Jesus nicht hassen. Praise the Lord. Halleluja. You know, you slap him by disobeying him. Wenn du ohrfeigst, indem du ihm missachtest, you hate him by du hast disobeying ihn, indem him, du ihm missachtest, indem du ihm verweigerst, sein Wort verweigerst. It said, it is more blessed to give than to receive. Gebe es seliger als nehmen. Praise the Lord. Halleluja. A brother was here with us last week, Sunday. And he said he was in a church for 10 years. Am Wochenende war ein Bruder hier zu Besuch und hat uns erzählt, dass er 10 Jahre lang eine Gemeinde besucht hat. And he was in the church, but not, was not in the church. Dass er in der Kirche war, aber nicht Teil der Gemeinde war. Because still he was not part of the church. Weil er nicht Teil der Gemeinde ist. You know, you can't be here for 100 years. Du kannst 100 Jahre lang diese Gemeinde and not besuchen, be part of us. Aber nicht Teil davon sein. Praise the Lord. Halleluja. You know, let us go to Mark 12. Markus 12. Know Christ's kingdom and living his kingdom. Kenne Mark das Königreich 12 von Jesus Christus und lebe darin. Markus 12. Mark 12. You can't be in this country, Germany. Du kannst in diesem Land sein, in Deutschland. And not be here at all. Und dennoch nicht zu diesem Land gehören. You know, if you are illegal here, you are not here. Wenn du illegal in diesem Land lebst, lebst du nicht in diesem you Land. You see, whatever belongs, you know, the government, whatever the benefit that belongs to you, you cannot have it. All das, was die Regierung eigentlich für dich bereitstellt, wenn du ein Bürger, deutscher Bürger bist, wirst du nicht bekommen können. We know that there is a difference between a citizen, a man, or somebody that is. That is a citizen of a country and somebody that is living illegal in a country. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem Bürger. You know, a lot of God's children, they are illegal. Viele Kinder Gottes sind illegal. They can see. Königreich Gottes. They can see the kingdom of God, but they cannot enter it. Sie sehen das Königreich Gottes, aber sie können nicht hineingehen. Mark 12. Markus 12. Verse 34. 34. Praise the Lord. Halleluja. Mark 12, 30. Vers 12. 34. 34. And when Jesus saw that he answered discreetly, He said unto him, thou art not far from the kingdom of God. You know, somebody is not far from there. You are not there, but you are not far from there. Du bist zwar nicht im Königreich Gottes, aber du bist nicht fern. You know, this man was, he could speak correctly. Dieser Mann konnte richtig sprechen. He can answer the answer. He can give the answer correctly. Er kann die richtige Antwort geben. He was able to answer Jesus correctly. Er war in der Lage, Jesus. But Jesus said, "You are not yet in the, aber in the kingdom." Aber Jesus sagt, du bist jetzt noch nicht im Königreich. Praise the Lord. Halleluja. Thou art not far from the kingdom of God. You are not there. Du bist noch nicht da. Though you can answer very well. Auch wenn du gut antworten kannst. Though you can speak very well. Auch wenn du gut sprechen kannst. But upon all, you are trotzdem not yet there. Bist du noch nicht im Königreich. You know, a lot come to the church, but viele they are not zur Gemeinde, aber sind nicht in der Gemeinde. Praise the Lord. Halleluja. He also said, many we want to enter. Look at Luke 13. Lukas 13. Luke 13. Luke 13. Verse 24. He says, strive to enter in at the straight gate. Ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. You see, this straight gate is so tight. In dieses enge Tor ist so eng. You know, it's so tight that you are to reject. You are, there are a lot of things you reject. Es ist so schmal und deswegen musst du vieles vermeiden. There are a lot of things that will run away from you. Und viele Dinge werden von dir weglaufen. You know, the natural parents will run away from you. Natürliche Eltern werden. You see, the natural friends will run away from you. You see, everything will be getting tighter and tighter. It's a narrow gate. Und enger. You see, you cannot carry load and follow there. Du kannst nicht deine and Last be able to go through there. Mit in dieses enge Tor mitnehmen. You see, it's so narrow that you don't want to. You know, it's a race. Und weil es eben ein Rennen ist. Call it a race. Weil in Hebräer steht, dass es ein Rennen ist. Praise the Lord. Halleluja. You see, Hebrew 12 call it a race. In Hebräer 12 steht, dass das Königreich Gottes ein Rennen there, ist. Go to Hebrew 12. Hebräer 12. Hebrew 12. Hebrew 12. Verse 1. From verse 1. 1. 2 can... Who have time to read? Two, can you help us to read 1 and 2? Darum sind so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lass uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Praise the Lord. Halleluja. So wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Lay aside that weight, the weight of job. Last ablegen. The weight of friends. Die Last der Arbeit, die Last der Freunde. Those that are not even God children that you call your friend. Freunde, die Freunde, die noch nicht mal Kinder Gottes sind, mit denen du aber ständig Zeit verbringst. You know, Jesus never called Satan friend. Jesus hat den Teufel niemals seinen Freund genannt. You know, people call, you know, the people you call your friend. I don't know, when people are speaking to me, when people are speaking to me, I don't listen. Wenn Leute zu mir sprechen, höre ich ihnen zu. And you call people your friend. Du nennst Menschen deine Freunde. You know, those that, you know, they are God-haters. Die Gott hassen. They don't want Christ at all. Die wollen Christus nicht. They don't want to hear anything about Jesus. Sie wollen nichts über Jesus you hören. You know, even went to the train first, but you know, they might even be going to church with you. Vielleicht gehen sie sogar mit dir in die Gemeinde. But they hate the truth. Und sie hassen die Wahrheit. They just love religion. Sie lieben Religion. They say, no, that is too radical. Sie sagen, nein, das ist Jesus is too radical. Viel. Das ist zu radikal, Jesus auf diese Art und Weise zu folgen. And you call them your friends. Aber, aber du nennst diese Menschen Freunde. You don't want them to have a bad day and they never invite you. Du willst nicht, dass du nicht eingeladen bist, wenn sie feiern. Don't you rejoice when Satan is celebrating birthday and you are not there. Aber freu dich doch, dass der Teufel feiert und du nicht eingeladen bist von ihm. Praise the Lord. You know, if you are of Christ, wenn du zu Christus gehörst, you will not love all those things. Wirst du diese Dinge nicht lieben. If you allow your focus to be Christ alone, wenn du zulässt, dein Fokus auf Christus allein ist, you will not love them. Wirst diese Sachen nicht lieben. He said, lay aside every weight And the sin which doth easily beset us. The weight that you keep on carrying. Diese Last, die du trägst. The weight of your job. Your job can be that weight. Deine Arbeit kann diese Last sein. You see, that your school can Deine be that Arbeit weight. Kann diese Last sein. You see, whatever, you know, parents can be that weight. Auch Eltern können diese Last you sein. You see, friends, you see, what you yourself can du be selbst that kannst deine eigene Last sein. He said, lay it aside. Wir sollen es ablegen. It will take you away from him. Weil es sich von Jesus wegziehen wird. And let us run with patience. Lass uns mit Ausdauer rennen. The race that he said before us. You are in a race. Du bist in einem Rennen, einem Kampf. No, you know the narrow gate. You cannot carry weight and be able to pass through that narrow gate. Du kannst keine Last tragen oder versuchen, durch dieses schmale Tor zu gehen. Then he said in verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. And not looking unto your boss. Indem wir auf Jesus schauen, den Anfang und Vollender unseres Glaubens und nicht auf unseren Vorgesetzten. You know your boss, you saw their chef is there, is who they look unto. Ihr Chef ist derjenige, auf den sie schauen. Sie wollen ihm gefallen. They want to please parents, they want to please friends, they want to please themselves, they want to please their wife, their husband. You see, he said, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wir schauen auf Jesus, den Anfang und Vollender unseres Glaubens. What should bother you should be your faith. Das, was dir Sorgen machen sollte, sollte dein Glauben sein. Alles andere ist egal. Jesus is bothered by them and not you. Jesus macht sich darum Sorgen und nicht du. You see, what bother you should be Christ alone. Das, was dir Sorgen bereiten sollte, ist Christus. He said, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Verse 3, for consider him that endures such contradiction of sinners against himself. Consider Jesus alone. Achte doch auf ihn allein. You know, we want to consider evil. Wir wollen das Böse erachten. We consider things. Wir achten Dinge. We consider the job. Die Arbeit. You know, there are things we consider. Es gibt Dinge, die wir achten. Achte doch auf ihn, Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Back to Luke 13. Praise the Lord. Luke 13, verse 24. Amen. Amen. He says, strive to enter in at the straight gate. For many, I say unto you, we seek to enter in and shall not be able. They seek to enter, but they are not there. Sie wollen reingehen, aber sie sind nicht da. We should pray we are not part of that. Und wir sollen beten, dass wir nicht Teil Praise davon sind. Praise the Lord. Hallelujah. You see, when Lord went, you know how you know Jesus has not come. Weißt du, wenn du erkennst, dass Jesus noch nicht da ist? When I'm here, still here. Wenn ich noch hier bin. You see, one just phone me. Ruf mich Once an. You just see that I'm still wenn here, du weißt, dass, you know that wenn ich noch hier bin, dann weißt du, dass Jesus noch nicht gekommen ist. You are to be so, you are to be able to be so sure. Du musst in der Lage sein, dir so sicher zu sein, dass du Jesus gehört hast. Halleluja. You see, he said, for many I say unto you, we seek to enter in and shall not be able. Amen. Amen. Just like Paul said in Romans 10. He said they have zeal. Those that seek to enter in. Go to Romans 10. Romans 10. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 10. Those that seek to enter in. They have zeal. Look at it. Romans 10 from verse 1. Romans 10 verse 1. He said, brethren, my heart desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. There is the knowledge of religion have its own knowledge. Religion hat seine eigene Erkenntnis. Satan have its knowledge. Der Teufel hat seine Erkenntnis. You see, the flesh have its knowledge. Das Fleisch hat seine Erkenntnis. Germany have their knowledge. Deutschland hat seine Erkenntnis. You see, Africa, you see, different places, they all have their knowledge. Dinge haben ihre Erkenntnis. There are different knowledge everywhere today. Es gibt verschiedene Erkenntnisse There überall. Is a knowledge of Christ There's a knowledge in Christ's kingdom. Es gibt auch eine Erkenntnis im Königreich von Christus. Dinge, die du wissen solltest. Praise the Lord. Halleluja. You are to have the knowledge of God, the knowledge of Christ. Du musst die Erkenntnis von Gott haben, die Erkenntnis von Christus. Reject the knowledge of this world. Verweigere die Erkenntnis dieser Welt. You know when the doctors tell you of sicknesses and diseases you have. Wenn der Arzt dir über die Krankheiten erzählt, die du hast, what do you do? You know, some just go to internet. An einige gehen direkt ins Internet und googeln die Krankheit und wollen wissen, wer. How many people have died from of it? Wer ist schon daran gestorben? Wer hat überlebt? Can anybody be saved at all? Kann man das überhaupt überleben? You know, they just occupy their mind, their strength, their soul with all these news. Ihre ganzen Gedanken sind voll von diesen Nachrichten. But for God, children. Und für Kinder Gottes. You know, you go to the word of God. You know, now you know God walks through knowledge. Gott arbeitet durch Erkenntnis. Satan also walks through knowledge. Und der Teufel arbeitet auch durch you Erkenntnis. You see, go to the word of God. Geh in Gottes Wort. And look at this, the greatest sickness that is the highest. Und schau auf die und guck dir die größte Krankheit how an. Jesus said, yeah, under his foot. Wie Jesus sagt, dass all das can unter seinen Füßen ist. Praise the Lord. Halleluja. That you will live and not die. Dass du leben wirst und nicht sterben. That he will overcome death for you. Dass er den Tod für dich überwinden wird. That anyone that eat Jesus, that eat his flesh and drink his blood will not die. Dass wer sein Blut trinkt und sein Fleisch isst, you see, sterben knowledge. You see, if you have that knowledge, you will have peace. Das ist Erkenntnis. Wenn du diese Erkenntnis hast, wirst du Frieden haben. Praise the Lord. Halleluja. But here he said, for the, he said, but here he said, verse 2, for being, for I bear them record that they had a zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorance of God's righteousness. Righteousness. What is God righteousness? Was ist Gottes Gerechtigkeit? So righteousness is believing God. Gerechtigkeit that's heißt, an Gott zu glauben. Righteousness is not doing the right thing. Gerechtigkeit heißt nicht, das Richtige zu tun. Kinder adoptieren. It's not giving people money. Oder Menschen Geld it's geben. It's not what you call it. You know, there's what they use for it. Those that help doctors in the border. You know, there are some doctors, they just go, they don't receive salary, they just help people. Oder freiwillige evil. Helfer. Doctors without border. Or what do you call it? Those people that you know that fight for people. They are always fighting for people's rights. Sie kämpfen immer um die Rechte von Menschen. You know, for they be ignorance of God's righteousness. The world or this world today, they are ignorance of God's righteousness. Diese Welt ist gegenüber Gottes Gerechtigkeit. They don't know what God's righteousness is all about. Sie wissen nicht, worum es bei Gottes Gerechtigkeit geht. God's righteousness is believing Christ. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, an Christus he's zu glauben. Depending on Christ. Sich auf Christus zu he's verlassen. Trusting Christ. Christus zu vertrauen. He's pleasing Christ and not man. Christus zu gefallen, nicht den Abraham Menschen. Abraham believed God. It was counted unto him as righteousness. Abraham hat Gott geglaubt. Es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. His age could not tell him something else. Sein Alter konnte ihm nicht irgendwie his body could not tell him something else. Sein Körper konnte ihm auch nicht you see, the five senses, they were speaking, but they could not speak. They could not convince him. They could not take him out. Sie konnten ihm diese Wahrheit nicht wegnehmen. Just like he said in Romans 4. Also wie es in Römer 4 steht. Praise the Lord. Halleluja. Abraham believed God. Abraham hat an Gott it geglaubt. Was imputed unto him as righteousness. Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. You're depending on Christ is your righteousness. Wenn du dich auf Christus verlässt, das ist deine Gerechtigkeit. So lebst du gerecht. It's not when you are doing good. Wenn du den Menschen Gutes tust und Menschen dich feiern. Praise the Lord. Halleluja. I'm going apart to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Can you see? You see, it's all about their own righteousness. Römer 10, Vers 3, denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Praise the Lord. Halleluja. God's righteousness is trusting on Jesus. Gottes Gerechtigkeit wird auf Christus sich zu verlassen. It's accepting that whatever Jesus died for you. Das zu akzeptieren, wofür Jesus it's Christus gestorben ist. Jesus. An Jesus Christus zu it's glauben. Trusting him. Ihm zu vertrauen. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 4 it says, Christ is the end of all of the law for righteousness to everyone that believeth. Amen. Amen. For Moses described the righteousness which is of the law. That the man which doeth these things shall live by them. But the righteousness which is of faith speaketh of this wise, say not in your heart, who shall ascend into heaven, that is to bring Christ down from above, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. You know, people are looking for somebody that will come from the dead to speak to them before they can believe. Leute suchen von nach Menschen, die vielleicht schon mal im Himmel waren oder in der Hölle waren, die den Tod schon mal erlebt haben, damit sie diese Zeugnisse hören und dann glauben. There are people in their internet is just about looking at it and you know, looking for somebody that died that to tell them what they have seen there. Leute sind ständig auf der Suche nach solchen Zeugnissen. That's what Paul is telling us here. Also, was Paulus uns hier sagt. You know, Lazarus, when he died. Als Lazarus gestorben. And the rich man died. Und der reiche Mann gestorben. And you know, the rich man said to Abraham, send Lazarus to the world. Schick to tell them to warn my brothers and sisters. Meine Geschwister zu warnen. That so that they will not come to the hell, damit the same hell I'm coming, that I am in right now. Damit sie auch nicht wie ich in der Hölle landen. You know, God, Abraham did not do that. Aber was hat Abraham gesagt? He said they have pastors. Sie haben Pastoren. They are preachers. Sie haben Prediger. If they cannot believe them, they cannot even believe anybody. Wenn sie den Leuten nicht glauben werden, dann werden sie auch niemanden glauben, der vermeintlich aus den Toten, von den Toten auferstanden ist. You know, you can believe today, tomorrow you don't believe anymore. Du wirst heute glauben und morgen wirst du es wieder anzweifeln. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Hosea 4:6 said, my people perish for lack of Christ's knowledge. Ja, mein Volk geht zugrunde aufgrund von aufgrund von Mangel der Erkenntnis. It did not blame Satan for destruction. Der Teufel ist nicht der Grund für die Zerstörung. He did not blame Satan. God did not blame Satan for destruction. Gott hat nicht den Teufel schuldig gemacht. He blamed lack of knowledge. Sondern den Mangel der Erkenntnis. For your destruction. Das ist der Grund deiner Zerstörung. You have the wrong knowledge. Weil du die falsche Erkenntnis hast, das falsche Wissen. You can read it yourself, Hosea 4:6. Praise Hosea 4:6. Hallelujah. Colossians 1:13 said the kingdom of his dear son. Kolosser 1:13. And not the kingdom of religion. Das Königreich seines geliebten Sohnes und nicht das Königreich der Religion. Or the Christ is not the kingdom of the angels. Oder das Königreich der Engel. Or the kingdom of Moses. Oder das Königreich of Mose, Pope or of Mary. Von Maria. You see, John 10:10. Jesus came to give us life. Jesus kam, um uns Leben zu geben. You see, a wonderful life. Ein wundervolles Leben. He said, the thief come to steal, to kill and to destroy. Der Dieb kommt, um zu töten, but zu stehlen, I have zu stören. Come to give you abundant life. Aber ich bin gekommen, um euch das Leben im Überfluss zu geben. And to show us how to live the life he came to give us. Und auch um uns zu zeigen, wie man dieses Leben führt. He did not just give us the life without showing us how to live this life. Er hat uns das Leben nicht nur gegeben, ohne uns zu zeigen, wie wir es he zu leben haben. He has shown us how to live this life. Er hat uns gezeigt, wie wir dieses Leben führen. And that knowledge should be in you. Dieses Wissen sollte in dir sein. You see how to live the life of Christ. Wie wir das Leben von Christus führen. The life that he gave you das to Leben, live. Was er dir geschenkt hat. The life he wants you to live. Das Leben, was du haben sollst. You have to know how to live the life. Du wissen, wie man dieses Leben it führt. Is different from how you live the natural life. Was ist anders als das natürliche Leben? The life of Christ is he is the one that will tell you what to do. Im Leben von Jesus Christus. He is in control of it, of das, his life. Dieses Leben kontrolliert Jesus. Es check, ihm. Check all his teaching. All seine Lehren. They were all talking about his kingdom. Es ging immer um of God. Das Königreich Gottes. These are about how we are going to live. Now, you see, the kingdom of God. You know, in the Bible, it was always talking about the kingdom of God. Wie hat er immer über das Königreich Gottes gesprochen? You see, the life he gave us. Das Leben, was er uns geschenkt hat. Is called the kingdom of God. Das ist das Königreich Gottes. Can you get it? The life he gave us. Das Leben, was er uns gegeben hat. Is called the kingdom of God. Of God. Das ist das Königreich Gottes. And when he was alive, when he came here, you see, he was always teaching about the kingdom of God. Hat er immer über das Königreich how we are going to live when after his leaving, when he leaves and go and meet and join the Father. Let us go to Matthew 13. Quickly go there, please. Matthäus 13. Matthew 13. Amen. Amen. Matthew 13. Let us quickly point out some few things there. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 13, verse 31. 39. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field. You see, here he's telling you how to live the life he gave you. Erzählt er uns, wie wir das Leben führen, was er uns geschenkt hat. Das Wort Gottes ist wie ein Senfkorn. The gospel of Christ is like a mustard seed. Das ist wie ein Senfsamen. You sow it in your heart. In dein your heart Herz. Is the field. Is the dein is the Herz garden. Ist diese Erde. Es ist dieses Erdreich. You see where you sow it wo into. Du diesen and that's why Samen einsehst. Meditate in my word both day deswegen sollst du Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen. So hast du wohl again. Because you know you saw the word, you saw du his word das into Wort you. In dich hinein. He said the kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed. You know the word, this word called the kingdom, that message, the word of God, they call it foolishness. Denn die Welt nennt Gottes Wort Dummheit. You see, the natural see it as foolishness. Der natürliche Mensch sieht es als Dummheit. It's so small, they don't weil es so believe. Klein ist, you know, sie glauben you know, es when nicht. You pray the prayer of salvation. Wenn du Erlösung nobody believe that you are even saved. Wenn du das Erlösungsgebet betest, glauben viele Leute nicht, dass du jetzt neu bist. You know, it's so simple that, weil es ist you know, so einfach, the so schnell. They are so used to what is difficult. Denn die Leute sind, die Menschheit, die Welt ist daran gewöhnt, an Dinge, die schwierig sind. So you pray the prayer, so your name is now written in heaven. Also du sollst einfach nur beten und dann ist dein Name im Himmel und dann ist alles neu. He said, believe in your heart. Du sollst in deinem Herzen glauben confess with your mouth. Und mit deinem Mund bekennen. That's all. Und das reicht und das ist alles. It means your name is now in heaven. Das heißt, dein Name you ist are now seated with Abraham, with Isaac, with Jacob. You see, you are sitting down with them. Du sitzt jetzt bei ihnen. You are with them, right? Du bist jetzt already. Mit den Propheten. Praise the Lord. Halleluja. You see, call the word of God a mustard seed, so small. Nennt Gottes Wort ein Senfkorn. You see, he said, the kingdom of heaven is like unto a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seed, because the world see it as foolishness. Matthäus 13, 32, weil die Welt, das heißt Dummheit, sieht. And the natural man see it as nothing, rubbish. Der natürliche Mensch denkt, es ist sinnlos. But when it is grown, aber wenn dieser it is Baum the greatest. Wächst, es ist der größte. You see, once you saw this, the truth into wenn du die Wahrheit heart, in dein Herz siehst, once you meditate on it, darüber nachsinnst, that you that by stripes you are healed, dass durch seine Wunden bist du geheilt. You see that he came to take away your sickness. Er kam, um deine Krankheiten von dir zu nehmen. You see, just meditating on it, you are darüber nachsinnst. The seed grows, you see? Der Same wächst. It can't be so small. Er kann so klein sein. It's a grain of mustard seed. Es ist ein Same, der wächst. You see, he's teaching us how to live our life. Lernt, the life he gave us. Wie wir das Leben führen, was er uns gegeben hat. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Another parable, verse 33. Before 33, the last part of it says, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. You know what? You know what? The time of harvest. Die Zeit der Ernte. It's overflow that the birds come and lodge about. You see, people come to you. Es ist die Zeit des Überflusses und Leute werden davon teilhaben, werden daran teilhaben. You cannot hide the victory of the Lord. Du kannst den Sieg des Herrn nicht verbergen, nicht verstecken. Verse 33. Another parable speak he unto them. The kingdom of heaven is like unto a living, which a woman took, and hid in 3 measures of meal. He is speaking to you the importance of his of the gospel of Christ, of his truth. That it might look stupid in the natural mind. Für den natürlichen Menschen. You know that I am healed already, though I still feel pain. It's stupid. Dass ich schon geheilt bin, obwohl ich immer noch den Schmerz the fühle. Pain is still there, but I am healed. It's stupid. Der Schmerz ist da, aber ich bin schon geil. Das hört sich dumm an. But as you take that word, wenn du dieses Wort nimmst, you put it into that. You see, he said it's like unto a living which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leaven. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he's teaching us how to live our life now. wie wir sein Leben jetzt leben. You know, the natural world, they have their own system. Die natürliche Welt hat ihr eigenes System. It's working, working, over time, and over time. They don't have Vollzeit, time. They never have time. Sie haben nie Zeit. They have time to die. Aber sie werden die Zeit haben, um zu sterben. Praise the Lord. Halleluja. Then we have time when that sickness is and diseases. Wenn die Krankheit kommt, dann wird sich jeder Zeit nehmen müssen für den Tod. You know, you must have. If you don't have time for Jesus, you will have time for Satan. Wenn du keine Zeit hast für Jesus, wirst du dir Zeit nehmen für den Teufel. I don't have time. Ich bin nicht zur Gemeinde gekommen, weil ich keine Zeit habe. Why did you not come on Sunday? I don't have time. Weil ich wieso bin ich sonntags nicht gekommen, weil ich keine Zeit habe. You know, when problems come, you will have time. Aber wenn Probleme dann kommen, wirst du dir Zeit nehmen müssen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Then in verse 24, look at 24. 24. Verse 24. He said, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field. While men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. He wants us to be very, very careful. Er möchte, dass wir aufpassen. Especially Family Kanga. So das Familie Kanga. The baby, you know, people, the world, they all want to welcome the baby. Viele Leute wollen das Baby willkommen heißen. You know. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Lord always, I don't even know, because I want us to close early today because of some few things, but on Sunday we will continue. You know, he wants us to be one. Er möchte, dass wir eins sind. Satan have his own plan. Der Teufel hat seinen eigenen Plan. So and he have his own purpose, what he wants to achieve. Und er hat auch seinen eigenen Zweck, was er. And God have his own purpose. Jesus hat auch seinen eigenen Zweck. You know, God's purpose has been to give us his kingdom. Gottes Zweck war uns sein Königreich zu geben. Praise the Lord. Halleluja. You know, his purpose has been to give us his kingdom. Sein Königreich zu geben. But his plan was interrupted. Aber sein Plan in wurde Genesis 1, Genesis 2. Wurde unterbrochen. When Adam disobeyed him. Als Adam Gott missachtet hat. Was caused church, you see? But his purpose is always today. Und sein Zweck bleibt. To give us his kingdom. Und sein Königreich zu geben. Praise the Lord. Halleluja. So also Satan's purpose. Genauso der Zweck. He's always there. Ist immer da. You know, if he try, if there is no way he coming to try again. Wenn er es versucht und es keinen Weg gibt, wird er wiederkommen. You know, like a lady, a friend of the old, you see, he said, if he is your enemy, he cannot even kill you. Wie eine frühere Bekannte mal zu mir gesagt hat, dass sie kann Feinde nicht töten. He said can only kill his friend. Sie kann nur ihre Freunde töten. Or her friend. She said she can only kill her friend. Sie kann nur ihre Freunde töten. She said she cannot kill her enemy. Sie kann ihre Feinde nicht töten. He said because once something happens. Aber wenn etwas passiert, they will face him. Wird man they face her. Sorry. Wird man they will come to. They will suspect her. Weil wenn etwas passiert, wird man sie direkt für schuldig if erklären. You are the enemy. Weil man ja weiß, dass du die Erzfeindin bist. You know, if you are there, they will say, who are you? So when you go get to a police station, people are stolen your thing. They will say, who are you suspecting anybody? You know, your enemy is number one that you suspect. Weil zum Beispiel, wenn dir etwas geklaut worden ist und du zur Polizei gehst, wird man dich da fragen, okay, gibt es irgendjemanden, der vielleicht Hass auf dich hat, der dir etwas Böses will, und du wirst direkt auf deinen Erzfeind eingehen und ihn nennen und ihn verdächtigen. Und deswegen hat sie gesagt, deswegen bringt sie nicht ihre Feinde um, weil das einfach zu offensichtlich ist, sondern sie kann nur Leute umbringen, mit denen sie sich vorher angefreundet hat, weil sie dann so besser davonkommt. She said, people will suspect her. She said she cannot kill her enemy. She can only kill her friend. Sie kann nicht ihre Feinde töten, ihre Freunde. She said if she want to kill somebody, wenn sie jemanden töten möchte, she said she will become your friend. Wird sie erstmal der beste Freund dieser Person. Und so tötet sie. She said she is so dangerous. Sie ist gefährlich. This lady was telling me that. Diese Frau hat mir das erzählt. This is no film. Es war nicht ein Film oder eine Serie, sondern es war echt. So that is Satan. Das ist der Teufel. You know, they come with fighting and quarreling. Wenn sie mit Kampf und Streit kommen, it will not work. Wird es nicht funktionieren. They will come celebrating baby. Sie werden kommen mit Feiern. They will come celebrating things. Mit Dingen, mit Geschenken. And you are so open. Und du machst dich auf. You better be careful. Don't say you are not warned. You see? Deswegen sollen wir am Ende nicht sagen, wir wurden nicht gewarnt. You can't sow a good seed in the field. But when you are sleeping, they can sow tares. Aber während du schläfst, kann man dir wieder Unkraut einpflanzen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So then, because of time, let us go to verse 44. He said, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field. The which when a man has found. He's talking about your life right now. Es geht dein Leben jetzt. What you are to allow to be your focus right now. Was dein Fokus sein soll, was nicht. He's talking about you right now. Es geht dich jetzt. The kingdom of heaven is you. He's talking about you. Das Königreich des Himmels, da geht's dich. He said it is like unto a treasure hid in a field, which when a man had found, you have found it. Du hast ihn gefunden. He hid it, and for joy thereof, goeth and selleth all that he had, and buy that field. You sell everything. Du verkaufst alles. You know, you have to, you know, Mark 11 that we read, you see. You have to, you said you have to, you give everything, you see. Alles. In Luke 14, he das said you are to reject everything. Alles verweigern. Reject mother, reject father, reject the flesh, reject yourself. You see, you sell everything. That's how you alles. Sell everything. So verkaufst du alles. How do you sell everything? Wie verkaufst you see, du alles? You know, you reject any lies of Satan. Du whoever Satan wants to go through. Wie noch immer you der see, Teufel you know the voice of Satan already. Du kennst die Stimme because you know schon. The voice of your father. Und die Stimme deines you Vaters see, the voice kennst. That is coming right now is different from the voice of my father. Die Stimme, die gerade da ist in meinem Herzen, ist anders als die Stimme meines you know, Vaters. You see, you know, and because of that, I cannot accept it. Deswegen it is coming from you, my mother. Kann ich dieser Stimme nicht gehorchen, auch wenn sie von dir kommt. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 45, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly things. You see, the kingdom we are born into. Das Königreich, das wir hineingeboren you see, sind. That is the kingdom you are right das ist das Königreich, in dem du bist. He's telling us how we are going to live. Er sagt uns, wie wir dieses vollkommene Leben führen werden, was uns geschenkt hat. Then he said, who when he had found one pair of great price, went and sold all that he had and bought it. You sell your job. You sell, you know, you reject whatever will not make you to be in the house of God. Alles, was dich davon hindert, in Gottes Haus zu sein. You see how you know you sell your job. Verkaufst deine Arbeit. Sometimes Mercy, some years in where she work in how they work on Sunday and they pay them even double. She reject all. Meine Tochter, auf ihrer Arbeit hat sie die Möglichkeit, sonntags auch zu arbeiten. Und dann kriegt man mehr Geld, man kriegt sogar einen Gutschein, warmes Essen, so viele Vorteile dafür. Aber sie hat sich schon jahrelang dagegen entschieden, dass sie das nicht mehr annimmt. Und dass sie dann überhört. Weil sie glaubt, dass Christus mehr wert ist als H&M. You know, for some people, H&M can pay more than Christ. Für ein paar Leute ist aber H&M. You know, the posture, you know, yeah, what I see, what, you know, the try, you know. Oh, Daddy, thank you. The blood of Jesus paid for his word. Das Blut von Jesus Christus hat für sein Wort bezahlt. He's so great. Es ist so wunderbar. He's so great. Es ist so großartig. You know, people we said this song, we said they cannot even come here. Hört ihr, wenn sie sagen, sie können hier nicht hinkommen? Why? Because it's too far. Weil es zu weit weg ist. But if it is a job that you go to, that is so far. Because now you are getting all the money. You know the money you are getting. Du weißt das Geld, was du bekommst. Du würdest dennoch kommen. So we will rent, or then we want to come near close to that job. Ein paar Leute würden sogar in die Nähe ziehen, in die Nähe von dem Arbeitsplatz ziehen. You know, people cannot change their environment, their places because of Christ. Aber Leute können nicht umziehen wegen Christus. Das können sie nicht tun. No, they cannot do that, but they can do it because of also job. Sie können es wegen einem Arbeitsplatz. Tun, wegen einem you know, when a woman gives birth to a baby, wenn eine Frau ein Kind gebärt, she cannot go to church any longer. Kann sie nicht mehr zur Gemeinde kommen. Because it's like the blessing is becoming a curse. Weil der Segen zu einem Fluch wird. Just check. You know, don't allow whatever God has given you to take you away from him. Lass nicht zu, dass das, was Gott dir gegeben hat, dich von ihm wegnimmt. He can take you away. Was kann dich wegnehmen? You know, when he gave them the children of Israel when they left Egypt. Als die Kinder Israels Ägypten verlassen haben. They were given earring, chain and everything, you see. All this. But what did they do with it? Die Ägypter haben ihnen Ketten, Schmuck, sehr viel Gold und Silber mitgegeben. Und was haben sie aber mit diesem Gold und Gold gemacht? Sie haben dieses Gold eingeschmolzen und haben daraus ein Kalb gemacht, was sie angebetet haben. Deswegen sorgen Menschen dafür, dass ihre Kinder zu ihren Göttern werden. You know, it's there in job, people rent, people can even look for, what do you call it? The Kindermädchen. Nanny. Nanny, hey. Au pair, somebody to help you, you see. You know, in that of job, people look for somebody to help them to carry their baby. But for Christ's sake, the people cannot even do that. Leute suchen sich sogar Kindermädchen, Nannies oder irgendwelche Au pair-Leute, damit sie arbeiten gehen können. Aber für Christus tut es selten nur jemand. It's all about flesh. Was immer um das Fleisch geht. It's all about you. Es geht immer um dich. Again, the kingdom of heaven, verse 45, is like unto a merchant man seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. I have found Jesus. Ich habe Jesus gefunden. I will not let him go. Ich werde ihn nicht loslassen. Praise the Lord. Hallelujah. We have found the truth. Wo ich die Wahrheit finde. It is that very place that I will be. Dort werde ich auch sein. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind. Which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, the cast the bad away. You know what that means. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you know, you have been going to different churches. Du warst schon in verschiedenen Gemeinden. You have been to places. You know where the truth is. Du weißt, wo die Wahrheit ist. You know, you not select and just say, this is where I want. Du sagst dann, okay, hier möchte ich sein. Du hast alles andere zurückgelassen. You were hungry. Du warst hungrig. And you went to this, you went to this. And now you are not in a place that you are being fed. Du bist jetzt an einem Ort, wo du satt wirst, wo du Nahrung kriegst. Satan will want to take you out. Und der Teufel will dir das aber wegnehmen. In different ways. He will want to take you out. Er will dir das wegnehmen wollen. Lass es nicht zu. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The life he gave us is called the kingdom of God. Jesus uns gegeben hat, ist das Königreich Gottes. The kingdom of heaven. Das Königreich des Himmels. And it started immediately he left. Und es hat angefangen, als er gegangen ist. Immediately he left to invisible heaven. Als er in den unsichtbaren Himmel gegangen ist. The word of God is our visible heaven. Gottes Wort ist unser sichtbarer Himmel. You see, there is invisible heaven. Es gibt noch einen unsichtbaren Himmel. Where Jesus went to. Wo Jesus hingegangen ist. You see, praise the Lord. Halleluja. In Acts 1, quickly go there, please. Apostelgeschichte 1. You see, before he left. Bevor er gegangen ist. The kingdom of heaven have not started. Hatte das Königreich kurz noch nicht angefangen? But when he left, then the beginning of the kingdom of heaven. Dann hat das Königreich des Himmels angefangen. Praise the Lord. Halleluja. The beginning of the kingdom of heaven. Anfang vom Königreich des Himmels. In Acts 1, from verse 1 Apostelgeschichte 1 bis 11. The former treaties have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach, until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, was given commandment unto the apostle whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when he rose up from the dead, he was still here on earth for 40 days. Als er von den Toten auferstanden ist, war er noch 40 Tage hier. He never showed himself to the unsaved. Er hat sich nicht den Ungläubigen gezeigt, sondern nur den Jüngern. Praise the Lord. You know, he's not show off. He's not competition. Kein I will tell them I have more than. It's not that. Ein Beweisen und zeigen. Praise the Lord. You see, I don't need to show anything off. Ich muss nichts beweisen. You see, Jesus here did not show off. Jesus hat uns nichts. He did not reveal. You know, if somebody want to show off, should be Jesus. Wenn jemand irgendwas beweisen oder zeigen will, I will rise up. Dann and ist now Jesus Christus. Look at me. Er hätte sich zeigen können, aber es hat er nicht gemacht. Praise the Lord. Halleluja. He did not do that. Er hat sich eben nicht gezeigt. He revealed he was he just showed up 40 days was enough to show himself to yourself. 40 Tage hätten gereicht, um sich auch Ungläubigen und den Leuten, die ihn geschlagen haben, zu zeigen, aber es hat er nicht gemacht. Those that mock him. Die ihn ausgelacht haben. You know, today a lot want to prosper because of their parents that punish them. Es gibt viele Leute, die einfach nur Erfolg haben wollen, weil sie es irgendwelchen Leuten zeigen wollen. Sie wollen Eltern zeigen. Sie wollen Mitschülern von früher zeigen, dass ja, ich habe es geschafft. Ich bin because of that, genau. Because of my coworkers, friends, you see, that say you cannot make it. You know, praise the Lord. Hallelujah. They want to prosper. Sie wollen Erfolg. Why? Because the men and men, they want that labor, you see. Because, you know, the life, because of somebody that punished them in the past. I want to show them that I'm somebody today. Wegen irgendjemandem, der sie in der Vergangenheit verflucht hat, der sie in der Vergangenheit gequält hat. Aber das hat Jesus Christus nicht getan. Das ist fleischlich. Ist irgendjemandem beweisen zu wollen. Das ist fleischlich. I want to show them anything, I show them. Wenn ich ihnen noch was zeigen würde, dann ist Jesus Christus. I will have not after I'm going to show them my certificate, my exam, my education, my position, who ich bin nicht dahinter, ihnen zu zeigen. No, you have Christ. In mein bestes Leben jetzt zu zeigen. It's only Christ. The greatest is Christ. Ihnen meine Abschlüsse zu zeigen, ihnen meine Ehen oder meine Autos oder Häuser, irgendwas zu zeigen, sondern nur Jesus Christus zeige ich ihnen. I'm being verse 4. I'm being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. We said, he, ye have heard of me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? You know, the kingdom belongs to us right now. Das Königreich gehört uns. The real Israelites. Das wahre Israel. It's not the Israel in the flesh. Nicht die Israeliten im Fleisch. But the Israel in the spirit. Und die Israeliten im Geist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Jews, they see Israel as a country. Die Juden sehen Israel als ein Land. You know, Israel as God's children. Israel als Gottes Kinder. And not as a country. Und nicht als Israel Land. As a country is just like Nigeria as Israel a country. Ghana ist so as a country. Nigeria als you ein see, Land. All Ghana these countries, see, they are all the same. What is different is Israel as God's children. Das, was anders ist, als Israel als Kinder Gottes. You have time to quickly go das geistliche praise Israel. The Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Romans 9, verse 6, he said, not as though the word of God had taken none effect, for they are not all Israel which are of Israel. Römer 9, 6, nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Praise the Lord. Hallelujah. In Romans 2, let me quickly go there. Romans 2. Romans 5. Romans 2. Verse 28 and 29. He said, for he is not a Jew, which is one outwardly. Do you see it? Neither is that circumcision, which is outward in the flesh. But he is a Jew, which is one inwardly. The circumcision. Romans 2, 28, 29. And circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God. Did you see it? You see, the real Jews, die waren Juden, are the spiritual Jews. Die geistlichen Juden. The real Israel, das war Israel, are the spiritual Israel, that Jesus came to restore, to give back the kingdom. Was Jesus wiederhergestellt hat. You and me, God's und ich, Kinder Gottes. He came to give it to us back. Er kam um uns he das came at the beginning. Er kam am Anfang. He brought it at the beginning. Er hat am Anfang gebracht. You see, Adam, you know, the God's plan Gottes was plan. Interrupted. And now Jesus had to come back to bring the kingdom. Und Jesus musste zurückkommen, um das Königreich zu bringen. Sein eigenes Königreich zu uns. Because of time we cannot go into all. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah, they are asking him that. When, look at verse 6 again. And when they therefore we have come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom of Israel? They did not know how the kingdom of Israel was going to be restored. Sie wussten nicht, wie das Königreich Gottes wiederhergestellt wird. It's being restored today. Es wird wiederhergestellt. That you are now a child of God. Dass du ein Kind Gottes bist. Adam had one father. Adam hatte einen Vater. The true God. Der wahrhaftige Gott. No mother. No, you don't know. No natural father, no natural mother. Keine Mutter, kein natürlicher Vater, just nur eins. And that's how we have one today also. So haben wir auch einen. You see, we have one. There are one that we call father. Diesen einen, den wir Vater nennen. Verse 7. And he said unto them, it is not for you to know the time or the season, you see, because you cannot. You know, as you come. You see, which the Father has put in his own power. You know, as you come into Christ, as you receive Christ as your Lord and your Savior, you are now of the kingdom of God. Wenn du Christus als deinen Herrn und Retter empfängst, wird das Königreich Gottes wiederhergestellt in dir. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. But you shall receive power. But all I know is that you will receive power. Aber alles, was ich weiß, dass du Kraft empfangen wirst. And you shall be witness unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And while they looked steadfastly towards heaven, as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. Verse 11, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as he hath. As ye have seen him go into heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, when God is speaking, when he was speaking, when he was alive, when he came here, als Gott gesprochen hat, als er hier war, they could not understand him. Konnten sie ihn nicht verstehen. And now everything is being revealed to us. Und jetzt wird uns alles offenbart. In Luke 9. Lukas 9. Luke 9, verse 27. Look at, quickly go there. Luke 27. Luke 9, verse 27. Lukas 9, 27. He said, this is he. Oh, sorry. Luke 9:27. Lucas 9:27. He said, but I tell you of a truth. There being some standing here, we shall not taste of death till they see the kingdom of God. Ah, you know the meaning of that. Bedeutet? He said, some of you here, you will not die until you see the kingdom of God. Bis ihr das Königreich Gottes you know, a lot that we are still alive when Jesus left. You Sie waren immer noch am Leben, als Jesus gegangen ist. This kingdom of God started immediately he left. Das Königreich Gottes hat angefangen, als er gegangen ist. And then we are still alive. Und sie waren noch am Leben. They could see it. Sie haben es gesehen. You can see it. But can you enter in? Aber kannst du hineingehen? You see, to see, you know, people can see, but can they enter in? Leute können es sehen, aber können sie hineingehen? Praise the Lord. Hallelujah. The kingdom of God started when Jesus left. Das Königreich Gottes hat angefangen, als Jesus gegangen ist. It has been there from the beginning. Es war von Anfang an da. Look at Matthew 25:34. Matthäus 25:34. Tanya, can you help us read verse 34? Mhm. 25:34, ne? Mhm. Ja. Dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Then shall the king say unto them on the right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. You see, the kingdom has been there from the foundation of the world. Das Königreich Gottes war schon von Anfang an his purpose is to give us his kingdom. Und sein Königreich zu geben, ist uns sein Königreich. Praise the Lord. Hallelujah. His plan was interrupted. Sein Plan wurde but Jesus came to give us, to restore back the kingdom. Aber Jesus kam, um das Königreich wiederherzustellen. He said the kingdom has been prepared for us from the beginning. God's purpose and plan. Gottes Zweck und Plan. He has his purpose and he has his own plan. Er hat seinen Zweck und seinen Plan. No one can stop his purpose. Niemand kann seinen Zweck aufhalten. You see, no one can stop his purpose. Niemand kann seinen Zweck aufhalten. Can stop his plan. Aber du kannst seinen Plan aufhalten. He has his purpose. Er hat seinen Zweck. What he want to achieve. Was er erreichen möchte. He will surely achieve you. Das wird er auch erreichen. Entweder durch dich oder durch jemand anderes. Praise the Lord. Halleluja. You see, if you see that you refuse to listen, wenn du dich weigerst, wird er jemand anderes nutzen. I have the right to say no to him. Ich habe das Recht, nein zu that sagen. I will not preach his message. Dass ich seine Predigt nicht predigen you werde. See, Jesus said, he said that no one forced him to give his life to us. Jesus sagt, niemand hat mich gezwungen, mein Leben herzugeben. Ich habe es von mir aus selbst gegeben. Er hat es freiwillig gegeben. So also, you see, you have the right to say no to God. Genauso hast du das Recht, Nein zu Gott zu if sagen. I say no, wenn ich Nein sage, his purpose, no one can change it. Kann niemand aber seinen Zweck he'll ändern. Go through somebody und jemand anderes nutzen. And fulfill his purpose. Und das erfüllen. He might delay. There might be delay. Vielleicht wird es dann länger dauern. But his purpose remains. Aber sein his Zweck purpose. Wird bleiben. His plan can change sein Plan time. Kann sich ändern. Because he's working for imperfect men. Weil er halt mit unvollkommenen Menschen arbeitet. See, und Menschen, die auch einen eigenen Willen haben. Praise the Lord. There is no end for Jesus' kingdom. Es gibt kein Ende it bei is König, forever, beim Königreich Gottes. Ist für immer. He said, there is no end to Jesus' kingdom. Lukas 1:33. You see, it has been there from the beginning. Es war von Anfang an da. He's still here right und now. Und es ist immer noch da. And it's going to be forever. Es wird für immer bestehen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And that is why be careful with Satan. Sie müssen aufpassen mit dem Teufel. You see, Satan His purpose is still his purpose. Das Haus hat immer noch den gleichen Zweck. So kill, to steal and to destroy. Töten, stehlen und zerstören. It might take him time. Vielleicht wird es ihm Zeit kosten. But no one, you see, it's only Jesus that can abort his purpose. Aber nur Jesus kann seinen Zweck zerstören. But flesh, das Fleisch kann es nicht. He will just go through. Er wird einfach durchdrehen. He will go through. Er wird durchkommen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We are to allow him to be our Lord and our Savior. Wir müssen zulassen, dass er unser Herr und unser Retter ist. He have a purpose and er hat einen Zweck. And his purpose still remains. Und sein Zweck bleibt. Though his plan was interrupted. Auch wenn seine Pläne by who? Not by Satan, but by Adam. Unterbrochen worden sind, nicht durch den Teufel, aber durch Adam. God's plan was not interrupted by Satan. Gottes Pläne wurden nicht durch unterbrochen by durch Adam. Den Teufel, sondern durch Adam. He did not warn Satan, don't eat the fruit, but he warned Adam, don't eat the fruit. Er hat nicht den Teufel gewarnt, ihn nicht die Frucht anzubieten, sondern er hat Adam gewarnt, nicht davon zu essen. And Adam and Eve, they were not forced, but they Adam were und Eva wurden nicht gezwungen, sie wurden deceived. They were deceived. Sie wurden, so also Satan is still deceiving people. Und genauso betrügt der Teufel immer noch. You know, he will not force you. Er wird dich nicht zwingen. He will deceive you. Er wird dich betrügen. But he is deceit. Aber seine List. He is more stronger than forcing you. Ist sogar, ist sogar gefährlicher als sein dich zwingen. His Ephesians 6, verse 10 and 11. Epheser 6. 10 und 11. You know, whatever is going to take you out of Christ's kingdom will not be by force. Was immer dich vom Königreich Gottes wegnehmen wird, wird dich nicht daraus ziehen mit Gewalt, sondern es wird langsam kommen. It will come, it will just, you know, you will underrate it. Du wirst unterschätzen. You know, some of us know how to underrate it. Einer von uns wissen, wie man Dinge when unterschätzt. When we hear the gospel of Christ, we underrate it. Evangelium von Christus hören, unterschätzen wir es. We see it as a little a grain of mustard. Wir denken, es ist einfach nur ein Senfkorn. That is nothing. Was nichts nichtig ist. But he warned us. Aber er warnt uns. Don't say you are not warned. Sag nicht, dass du nicht gewarnt worden wirst. In Ephesians 6. Epheser 6. Praise the Lord. Ephesians 6, verse 10 and 11. 10 und 11. He said, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. You see, against the lies of the devil. Die listigen Anschläge des Teufels. He have a lot of lies. Er hat viele Lügen. He will lie to you through er wird your anlügen job. Durch deine Arbeit. You see, why don't you please your chef? Wieso gefällst du deinem Chef? You know, he is so good to you. Er ist doch so gut zu you dir. You know, this job, he can even promote you. Er kann dich sogar befördern. You know, he will entice you with a lot of things from your chef. Er wird dich verführen mit vielen Dingen. You know, it's always, your chef is always singing your praise. Dein Chef feiert dich doch. The wise of Satan. Die Listen des Teufels. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the lies of Satan. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. He have a lot of lies. Er hat viele Lügen. Beware of Satan's lies. Nimmt euch in Acht von Lügen des Teufels. His lies are so many. Er hat so viele Lügen. There are so many. They are all in all areas of our life. In allen Bereichen unseres Lebens sind sie zu finden. Praise the Lord. Halleluja. Quickly go to 2 John. 2. Johannes. 2 John. Not 1 John, but 2 John. It's just one chapter. 2. Johannes 1. We will quickly read 9 and 11. 9 and 11. He said, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. That is verse 9. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. But if there come any unto you that bringeth not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed. Did you see it? Somebody that is not there because of Christ. Jemand, der nicht wegen Christus you know, a lot of you want to come because of baby. Viele Leute kommen wegen dem Baby. Nehmt euch in Acht. I don't know if you can, if you understand what I'm preaching. Amen. Amen. You know, it's not because of the flesh. Es geht nicht um das Let Fleisch. It be Christ alone. Lass du das Christus allein. You see, the flesh is destruction. Das Fleisch ist you Zerstörung. Know that Satan can steer through the flesh. Der Teufel kann stehlen durch das Fleisch. Not Christ, wenn es nicht durch Christus ist, you will be in danger. Wirst du in Gefahr if sein. There come any unto you, I break not this doctrine. Receive him not into your house, neither beat him Godspeed. For he that bideth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Can somebody get it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. We are to be careful of the lies of Satan. Wir müssen uns in Acht nehmen von he can't, his lies can come through babies. Seine Lügen können durch Kinder kommen. Wir sind hier, um das Kind zu besuchen. But Satan has his own purpose. Aber der Teufel hat seinen eigenen that Zweck. Means, you know, that the flesh cannot abort. Und das Fleisch kann das nicht abtreiben. It's only Jesus that can destroy it. And that's why you let them know they are here because of Christ. Deswegen lass sie wissen, dass du bist nur more than they are here because of the baby. Und nicht wegen dem can Baby. You get it? Praise the Lord. Hallelujah. Beware of Satan's lies. Don't say you are not one. It is gradually. Satan is Satan. He never changed. Der Teufel bleibt, der Teufel ändert sich nicht. Satan is Satan, he never changed. Teufel ist der Teufel, he can pretend to change. Er kann so tun, als ob er but sich he geändert never hat. Changed. Aber er ändert sich he nicht. Pretends to change. Er tut so, als ob er sich geändert to hat. Achieve his purpose. Damit er seinen Zweck erfüllt. Without Christ, ohne Christus there is no change in Satan. Gibt es keine Veränderung. Praise the Lord. Halleluja. Let us stop here. Amen. Amen. We stop here. We continue from here on Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord, he can see what you cannot see.